Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Ich freue mich so, so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge. Und ja, diese Folge entsteht wirklich relativ spontan. Also ich habe mir auch nicht so viele Gedanken gemacht, beziehungsweise Gedanken habe ich mir schon gemacht, aber ich habe mir nicht so viele Notizen gemacht wie sonst. Denn sonst sind die Podcast-Folgen eigentlich immer relativ gut geplant und ich habe ja da oft so Punkte, die ich abarbeite, so 10 Tipps oder 5 Punkte, die dir da irgendwie dabei helfen, das und das zu erreichen. Heute ist es mal ein bisschen anders und ich möchte ja einfach frei heraus darüber sprechen, wie du 2020 zu einem wundervollen Jahr machen kannst, indem du ein paar oder vielleicht sogar alle deine Ziele erreichst, indem du einfach total glücklich bist und indem du dich gut fühlst, indem du es schaffst, authentisch zu sein und alles andere, was du dir sonst noch so wünschst, eben. Und ja, genau darum soll es heute gehen. Und ja, ich habe mir auch nicht sonderlich überlegt, wie ich jetzt hier einsteigen möchte. Ich mache es einfach mal so frei heraus. Was gehört denn alles dazu, um ein gutes Jahr zu haben? Ich glaube, meiner Meinung nach ist es, dass man zum einen weiß, was man möchte und zum anderen auch weiß, was man nicht möchte. Also immer dieses Gegenteil. Oft ist es ja sogar leichter, wenn man sich überlegt, ja, was will ich denn eigentlich nicht mehr? Und da ist es, glaube ich, ganz gut, mit Reflexion zu arbeiten. Das ist auch etwas, was ich total gerne mache. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann hast du eventuell auch relativ letztes Jahr, also um die Zeit letztes Jahr, eine Podcast-Folge gehört von mir. Und zwar ging es da darum, das Jahr zu reflektieren. Und da habe ich dir ein paar Fragen mit an die Hand gegeben. Wenn du magst, kannst du dir die Folge auch gerne nochmal anhören. Aber ja, ich will das jetzt nicht alles nochmal aufzählen, das wäre zu lang. Ja, aber einfach so mit Reflexion zu arbeiten, also dass du dir so ein bisschen überlegst, was hat sich in diesem Jahr gut angefühlt, was waren schöne Momente, die ich erlebt habe, was waren vielleicht Gewohnheiten, die ich implementiert habe in mein Leben, die mir so richtig gut getan haben, oder was waren Meilensteine, welche Erfolge konnte ich feiern? Da gibt es so viele Sachen, die man sich überlegen kann. Mir hilft es da wirklich auch immer total. Ich habe das vor ein paar Tagen gemacht, also dass ich das mein Jahr nochmal so Revue passieren lassen habe. War das ein Satz? Keine Ahnung. Also ja, ich habe nochmal so ein bisschen reflektiert und da hat es mir total geholfen, mein altes Tagebuch zu durchstöbern oder 2 Tagebücher sogar. Ich habe über das Jahr 2 genutzt. Genau. Jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ja, also falls du schon länger Tagebuch schreibst, dann kannst du das auch super gerne machen. Also, oder vielleicht auch einfach nur so intuitiv. An welchen Moment erinnerst du dich besonders gern aus diesem Jahr? Und dann auch wieder natürlich wieder die andere Seite beleuchten. Welche Momente waren vielleicht besonders schmerzhaft für dich? Und was hat dazu geführt, dass dieser Moment so war, wie er war? Waren das wirklich nur die äußeren Umstände? Oder hatte das auch was mit dir selbst zu tun? Und ich glaube, zu 100% hatte das auch irgendetwas mit dir selbst zu tun. Das ist etwas, was wir uns, glaube ich, nicht so gern selbst eingestehen. Aber ich glaube, das ist total wichtig, dass wir auch immer das mitnehmen sozusagen. Also, dass wir lernen, irgendwie in die Eigenverantwortung zu gehen und auch mal zu sagen, okay, hier habe ich vielleicht meinem Menschen Unrecht getan. Hier habe ich vielleicht echt einen riesengroßen Fehler gemacht. Oder hier habe ich mich selbst zum Opfer meines eigenen Lebens gemacht, statt zum Schöpfer meines eigenen Lebens. Und sich das alles mal zu überlegen, ist, glaube ich, unglaublich kraftvoll, denn unsere Vergangenheit hat uns ja eigentlich immer so zu dem gemacht, was wir heute sind. Also unsere Vergangenheit hat ja etwas mit der Gegenwart zu tun. Und wenn wir nichts tun, dann hat unsere Zukunft auch etwas damit zu tun. Also natürlich bei den guten Sachen, bei den guten Charaktereigenschaften, bei Dingen, die wir an uns selbst mögen, die wir richtig gut finden, die uns gut tun. Da ist es super, wenn wir das auch mit in die Zukunft nehmen. Natürlich, aber wenn du beispielsweise feststellst, dass da irgendeine Sache ist, die vielleicht nur mit dir zu tun hat, die du sehr gut ändern kannst, die im letzten Jahr dazu geführt hat, dass ja irgendetwas passiert ist, womit du nicht so ganz zufrieden bist, dann wäre es ja dumm von dir, das nicht zu ändern. Entschuldigung, das Wort, ich finde gerade kein schöneres dafür. Dann wäre es nicht schlau von dir, nicht zu ändern und das nochmal so voll mit ins neue Jahr zu nehmen. Und na klar, ich bin auch nicht so mega der Fan davon, irgendwie zu sagen, ja, im neuen Jahr wird alles besser oder erst zu Neumond wird alles besser. Nee, das nicht. Natürlich, du kannst immer etwas ändern. Du musst dabei nicht auf den nächsten Montag, nicht auf den nächsten Monat, nicht auf das nächste Jahr, nicht auf das nächste Jahrzehnt warten, nicht auf den nächsten Neumond, whatever. Du kannst es immer machen, natürlich. Aber ich glaube irgendwie daran oder ich spüre das so, dass sich der Jahreswechsel dafür irgendwie besonders gut anbietet, wenn du sowieso gerade so in diesem Feeling bist, dass du vielleicht etwas ändern möchtest. Vielleicht auch nur ganz kleine Sachen in deinem Leben. Aber ja, wie gesagt, vielleicht kannst du daraus irgendwas mitnehmen, dass du einfach immer als erstes dort, also bei der Reflexion ansetzt, was war gut, was war nicht so gut und was kann ich davon für meine Zukunft mitnehmen. Also zum einen, was will ich genauso weitermachen, was war richtig gut und aber auch, ja, was möchte ich verändern. Genau. Und dann noch ein ziemlich großer Punkt, den ich mir im Vorhinein so vage überlegt habe, war das Thema Gefühle. Und vielleicht stutzt du jetzt ein bisschen und fragst dich so, hä, Lena, was willst du mir jetzt sagen? Was mit Gefühle? Keine Sorge, ich erläutere das sofort näher. Ich glaube daran oder ich habe das auch in mehreren Büchern gelesen, im Podcast gehört und ja, für mich selbst das nochmal so reflektiert und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass es, glaube ich, echt wahr ist. Und zwar geht es darum, dass egal, was wir als Menschen anstreben, egal, was wir haben wollen, egal, ob es ist, dass wir uns eine erfüllte Beziehung zu unserem Partner wünschen oder dass wir uns die neueste und schickste Uhr wünschen oder das schnellste Auto oder den erfüllendsten Job oder das meiste Geld. Es hat alles immer nur so das höhere Ziel, dass wir uns auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Also beispielsweise bei der erfüllten Partnerschaft. Wir wollen uns geliebt fühlen, wir wollen uns anerkannt fühlen, wir wollen uns zufrieden fühlen. Beim schnellsten Auto wieder, wir wollen bewundert werden, wir wollen uns anerkannt fühlen. Und so kann man das auch immer weiter spinnen. Oder beim super erfüllenden Job, wir wollen uns einfach glücklich fühlen und nicht gestresst fühlen und ja, erfüllt sein. Alles, vielleicht kannst du das jetzt auch mal für dich irgendwie überprüfen, was ich gesagt habe. Also, dass du dir mal so ein Ziel überlegst von dir, was du vielleicht in der Vergangenheit unbedingt erreichen wolltest oder was du jetzt gerade für deine Zukunft eben unbedingt erreichen willst. Wenn du ganz ehrlich zu dir selbst bist, dann kommst du höchstwahrscheinlich zu der Erkenntnis, dass du dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen willst. Beispielsweise eben glücklich, zufrieden, anerkannt, geliebt, wertvoll, was auch immer. Du willst dich auf eine bestimmte Art und Weise fühlen. Und nur mal so als Gedankenanstoß, wäre es da nicht viel schlauer, wenn wir anfangen, uns genau jetzt so zu fühlen, wie wir uns fühlen wollen. Und mit diesem Gefühl, mit dieser Zufriedenheit, mit diesem Geliebtwerden von uns selbst, wenn wir mit diesem Gefühl versuchen, das Ziel zu erreichen. Vielleicht kannst du mir gerade nicht so ganz folgen. Vielleicht braucht das einfach ein bisschen Zeit, das ist vollkommen in Ordnung. Aber das war so irgendwie eine tiefgreifende Erkenntnis, die ich in letzter Zeit hatte. Und ich werde das auf jeden Fall auch für mich ausprobieren. Aber ich glaube, das kann sehr, sehr gut funktionieren. Denn dann kommen wir nicht in diese Falle rein, sozusagen, dass wir irgendetwas im Außen suchen, um ein bestimmtes Gefühl zu erlangen, sondern wir geben uns das Gefühl einfach selbst und können dann unsere Ziele viel kraftvoller erreichen. Und vielleicht macht uns dann diese Erreichung des Ziels auch viel tiefgehender glücklich, wenn wir da nicht mit so einer Erwartung reingehen, dass das Ziel dir so eine bestimmte, ja, dir ein bestimmtes Gefühl geben muss, weil du das Gefühl eben schon hast, tief in dir, weil du dir die Erlaubnis gegeben hast, dieses Gefühl im Vorhinein schon zuzulassen. Genau, das war so ein wichtiger Punkt. Ich hoffe, du konntest mir einigermaßen folgen. Das ist manchmal total crazy, dann verliere ich mich so in dem, was ich sage. Das ist auch manchmal in Gesprächen mit Freunden so. Aber ich fand, vielleicht so diese letzte Podcast-Folge in diesem Jahr ist mal gar nicht so schlecht, wenn ich da einfach mal so ein bisschen intuitiver, ein bisschen, also noch authentischer hier im Podcast bin. Und falls dir das zu viel ist, dann schalt einfach ab, ist vollkommen in Ordnung. Aber für alle anderen, bleibt gerne dran und folgt weiter meinem Gedankenwirrwarr. Okay, ja, also wenn du dann reflektiert hast und wenn du darüber dir bewusst geworden bist, welche Gefühle du eigentlich mit deinen Zielen verbindest, was du dir eigentlich aus tiefstem Herzen wünschst, geh da vielleicht auch jetzt nochmal rein. Was wünschst du dir? Also ich glaube, wenn ich das mal so für mich überlege, dann wäre das, ich würde mich gerne geliebt fühlen. Ich würde gerne irgendeine Form von Anerkennung bekommen. Deswegen vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Deswegen habe ich auch immer oder suche immer noch sehr den Erfolg im Außen. Also das ist auf jeden Fall schon besser geworden. Aber beispielsweise mag ich es einfach, gute Noten zu haben. Und ich kann dir nicht mal genau sagen, was mir das gibt. Es ist einfach so, ich möchte das anstreben, also diesen äußeren Erfolg und dieses irgendwie es mir selbst beweisen, dass ich das schaffen kann. Und es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ich eine Arbeit zurückbekomme und da dann 14 oder 15 Punkte stehen. Es ist einfach so. Genau. Aber ja, kommen wir zurück zu den Sachen, ja, also zu meinen Lieblingsgefühlen sozusagen. Was hatte ich gesagt? Ich glaube, anerkannt werden in irgendeiner Form, sich geliebt fühlen, dann ist es, glaube ich, auch auf jeden Fall, das merke ich ganz, ganz stark, so diese Seelenruhe. Also vielleicht kennst du das, wenn du irgendwie Yoga gemacht hast oder wenn du meditiert hast oder einfach eine total entspannte Zeit hattest irgendwie und dann so dieses Gefühl, das ist irgendwie unbeschreiblich, wenn man so komplett bei sich selbst ist und so total ruhig und man ist total glücklich, aber nicht auf so eine aufgedrehte Art und Weise. Man lächelt nicht die ganze Zeit, sondern man ist einfach ganz, ganz ruhig und total bei sich. Und das konnte ich auch nochmal in den letzten Tagen sehr, sehr oft fühlen, wofür ich unglaublich dankbar bin. Denn ich habe mir wirklich ja viel Zeit für mich selbst genommen. Deswegen kam auch am letzten Sonntag keine Podcast-Folge. Denn ja, ich brauchte das irgendwie auch jetzt in Bezug auf die Rauhnächte. Brauchte ich einfach diese Zeit für mich und dieses Reflektieren und Nachdenken und Meditieren, Yoga machen, alles, was dazugehört. Und das hat mir total gut getan. Aber natürlich möchte ich jetzt auch wieder loslegen. Und jetzt kommt langsam so wieder diese Energie in meinen Körper und ich möchte wieder was rausgeben. Und ja, deswegen auch diese Podcast-Folge. Ich habe mich schon wieder ein bisschen verloren in meinen Gedanken. Wir waren dabei, meine Lieblingsgefühle aufzuzählen. Also, ich weiß gar nicht, ob ich nochmal auf alles komme. Also auf jeden Fall ein bisschen also anerkannt werden. Dann, oh Gott, was hatte ich noch alles? Seelenruhe. Oh Gott. Vielleicht erinnerst du dich noch dran. Dann denk dir das jetzt einfach. Ja, und ich glaube, da wären wir eigentlich auch schon bei allen Lieblingsgefühlen oder zumindest bei den wichtigsten. Und wie gesagt, denk da auch gerne mal für dich drüber nach. Wie möchtest du dich eigentlich fühlen? Was erhoffst du dir von deinen Zielen? Vielleicht, wenn du so ein totaler Reisefreak bist und irgendwie alle Länder bereisen willst und so weiter, wenn du raus willst und so weiter, dann ist es vielleicht, eins deiner Lieblingsgefühle, frei zu sein. Also, dass du dich frei fühlst, ungebunden. Oder ja, dass du es magst, Abenteuer zu erleben. Letztendlich ist es ja alles immer nur so ein Gefühl, was wir anstreben. Ich hoffe, das ist in irgendeiner Art und Weise deutlich geworden. Und ich glaube, ja, wenn wir diese zwei Sachen gemacht haben, also reflektiert und uns über unsere Lieblingsgefühle bewusst gemacht haben, dann können wir anfangen, groß zu träumen. Und damit meine ich richtig groß. Egal, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, lass es einfach mal wieder zu, so komplett ungebunden zu träumen. Egal, wie dein Leben jetzt aussieht, egal wie alt du bist, egal wie deine Umstände sind, stell dir einfach mal so den perfektesten von den perfektesten Tagen vor, so also den allerperfektesten Tag. Und überleg dir, wo du aufwachst, neben wem du aufwachst, was du zum Frühstück isst, was du danach machst, ob du vielleicht vor dem Frühstück schon etwas machst und was du danach machst, ob du ins Meer gehst oder Sport machst oder etwas liest oder sei einfach mal so komplett frei, ob du surfen gehst, ob du wandern gehst, ob du dich in die Badewanne legst, ob du mit lieben Menschen zusammen am Tisch sitzt, ob du etwas für dein Herzensbusiness tust, ob du, keine Ahnung, ob du kreativ bist, ob du zeichnest, ob du singst, ob du träum einfach mal so richtig. Also ich glaube, das haben traurigerweise so viele Menschen in unserer Gesellschaft verlernt, weil wir auch oft von unserer Gesellschaft immer so einen Deckel draufkriegen und vielleicht auch von den Eltern oder auch von Personen, die es eigentlich nur gut meinen, die dann so sagen, ja, aber das ist doch unrealistisch und mach erst mal deinen Schulabschluss und mach danach erst mal eine Ausbildung und mach erst mal dein Studium fertig und dann kannst du ja das und das und das. Es ist immer so dieses, mach erst mal das und mach erst mal das. So, nee, du darfst dir auch jetzt erlauben zu träumen und auch wenn du vielleicht nicht alles davon im nächsten Jahr umsetzen kannst, gesteh dir das doch mal selbst ein, so groß zu träumen. Also das mal alles zuzulassen und mal wirklich zu erkennen, was da in deinem tiefsten Inneren schlummert, was da ans Licht will, was dich so richtig begeistert. Vielleicht kann dir dabei auch helfen, dass du dich vielleicht in einer Meditation in den Zustand deiner Lieblingsgefühle versetzt. Also in meinem Fall, ich würde meditieren und würde mir vorstellen, dass ich geliebt werde, dass ich anerkannt werde, dass ich total ruhig bin und zufrieden bin, dass ich glücklich bin. All diese Sachen, also einfach so total in meinem Higher Self, dass ich gerne gebe, dass ich so total friedlich bin und so weiter. Dass ich mir selbst auch die Liebe schenke. Und dann würde ich mir vorstellen, was ich so den ganzen Tag lang machen würde. Vielleicht kann ich kurz ausschweifen. Bei mir wäre das, dass ich irgendwo aufwache. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, wo. Dass ich neben einer sehr, sehr lieben Person aufwache, auf jeden Fall, nämlich meinem Freund. dass ich, also auf jeden Fall, dass ich vor ihm aufwache, denn er schläft gerne etwas länger und das ist vollkommen in Ordnung. Und ich möchte lernen, dass ich ihn, dass ich ihn dann nicht aufwecke, wenn ich gerne aufstehen würde, was ich tatsächlich sehr, sehr oft mache. Naja, egal. ja, also ich möchte aufstehen, meinen Freund schlafen lassen und dann Dinge für mich tun. Ich würde morgens eigentlich gerne jeden Tag Yoga machen oder vielleicht eine kleine Sporteinheit, danach meditieren, danach raus in die Natur gehen, vielleicht in den Wald oder so oder vielleicht auch am Meer spazieren gehen im Sand. Ja, dann würde ich irgendwann nach 2, 3 Stunden zurückkommen, dann meinen Freund wecken, mit ihm zusammen frühstücken. Ja, und so würde der Tag eben weitergehen. Also das war jetzt nur mal so ein kleiner Einblick. Es müssen ja auch oft gar nicht so die riesengroßen Dinge sein. Oft sind es ja so die kleinen Dinge, die uns total glücklich machen, auch im Alltag. Also vielleicht überleg dir das mal, was macht dich im Alltag glücklich? Und dann schreib dir das auf. Und ja, und genau so kannst du eben Stück für Stück irgendwie eine Vision für dich entwickeln, was wirklich ideal wäre. Und wenn du diese riesengroße Vision hast, die vielleicht zumindest für dein jetziges Leben noch unrealistisch scheint, dann kannst du das runterbrechen auf etwas, was für deine jetzigen Lebensumstände oder zumindest für die Umstände, wie du sie sozusagen ändern kannst, dass das dann funktioniert. Also um das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ich bin 16 Jahre alt und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in meiner eigenen Wohnung lebe oder mit meinem Freund zusammen in einer Wohnung lebe und so weiter und dass wir da ganz tolle Dinge erleben, dann ist es zwar so die große Vision, aber momentan für meine Lebensumstände geht das sozusagen noch nicht, weil ich eben noch nicht ausziehen kann oder das auch gar nicht möchte momentan. Also das ist praktisch nur so das große Ganze. Ist jetzt wie gesagt nur ein Beispiel. Und ja, dann kannst du dir eben überlegen, was ist für deine jetzigen Umstände realistisch sozusagen. Also realistisch, finde ich, ist auch irgendwie immer so ein doofes Wort, weil was ist schon realistisch? Natürlich sollte man sich auch Ziele setzen, wo man sich vielleicht ein bisschen strecken muss und die nicht zu leicht zu erreichen sind. Aber natürlich kannst du dir jetzt nicht, wenn du beispielsweise 15 Jahre alt bist, als Ziel setzen, im nächsten Jahr nach Thailand auszuwandern. Es sei denn, du bekommst deine Eltern überzeugt. Ja, so sieht man auch, ist eigentlich nichts unrealistisch. Ja. Genau, aber einfach, dass du deine große Vision ein bisschen runterbrichst, ja, auf deine Lebensumstände sozusagen angepasst. Und dann kannst du daraus sozusagen konkrete Ziele formulieren. Also, ja, beispielsweise, dass du eine Morgenroutine dir erschaffen möchtest, dass du vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde früher aufstehst, als du eigentlich müsstest und dann einfach Dinge tust, die dir so richtig gut tun. Und selbst wenn das ist, eine halbe Stunde lang auf dem Balkon zu sitzen und da deinen Kaffee zu trinken und einfach nur rauszuschauen und nichts zu tun. Oder selbst wenn das ist, dass du dir YouTube-Videos anschauen möchtest, wofür du sonst nicht so viel Zeit hast und deswegen eine halbe Stunde früher aufstehst, ist das auch vollkommen in Ordnung. Oder wenn du lesen möchtest oder was auch immer, überleg dir, also da kommen wir auch wieder zurück zu, was ist dein Lieblingsgefühl oder was sind deine Lieblingsgefühle und mit welchen kleinen Sachen im Alltag kannst du die erreichen? Denn wie gesagt, alles, wonach wir streben, hat letztendlich immer das Ziel, uns auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen. Und das kann man eben auch mit den kleinen Sachen erreichen. Genau. Also wenn du dann vielleicht so diese konkreten Ziele hast, beispielsweise, ich möchte mir eine Morgenroutine bauen, bestehend aus Meditation, Yoga, Lesen und gesund frühstücken. Dann kannst du bestimmte Vorbereitungen treffen. Das wäre dann, glaube ich, schon so der letzte Schritt sozusagen, dass du dir beispielsweise mit dem gesunden Frühstück, dass du dir etwas Gesundes einfach einkaufst, dass du schaust im Internet, was gibt es denn für gesunde Frühstücksrezepte? Was habe ich davon vielleicht schon im Haus, dass du gar nicht mehr so viel dazu kaufen musst, aber dass du das einfach so ein bisschen vorbereitest oder dass du dir eine Yogamatte kaufst oder eigentlich braucht man auch gar keine Yogamatte, man kann das auch auf dem Teppich machen, aber falls du das möchtest, dann kauf dir eine Yogamatte oder ja, besorg dir ein Meditationskissen oder eine Klangschale. Sehr, sehr große Empfehlung von mir. Klangschale, es ist echt super. Ich habe das, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge schon mal erzählt, wie ich bei der Meditation dann an die Klangschale haue. Ich habe immer noch kein schöneres Wort dafür, egal. Ja, aber das ist echt cool, das ist richtig cool. Und es hat meine Meditationspraxis sozusagen revolutioniert. Und ja, das macht mich sehr, sehr glücklich. Genau. Jetzt habe ich mich schon wieder verloren. Das ist, glaube ich, das dritte Mal in dieser Folge. Egal. Wenn du bis jetzt dran geblieben bist, dann hat dich das wahrscheinlich nicht sonderlich gestört. Also ist ja alles gut. Ja, also triff einfach bestimmte Vorbereitungen für deine Ziele. Genau. Ich hoffe, das war irgendwie jetzt verständlich und ich hoffe, du konntest mir also so gut es geht, folgen. Und ich glaube, dann noch ein wichtiger Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Und das ist eigentlich bei allen Sachen so. Da geht es jetzt nicht nur um das neue Jahr, sogar das neue Jahrzehnt, das anfängt. Es geht auch allgemein um so ein bisschen Neustart. Es ist immer die Frage, mit welcher Intention du da reingehst. Also so deine innere Haltung sozusagen. Was erwartest du von 2020? Also, ja, denkst du dir so, 2019 war irgendwie blöd. Also muss ja 2020 auch blöd werden? Oder denkst du dir, 2019 war schon richtig krass? Es hatte Höhen und Tiefen. Ich habe übelst viel gelacht. Ich habe übelst viel geweint. Es war richtig geil. Aber ich bin mir sicher, ich bin mir zu 1000% sicher, dass man das noch toppen kann. Und 2020 wird einfach der Wahnsinn. Und ich werde da so viel erreichen und ich werde mich so gut fühlen und ich werde meinem inneren Kern noch so viel näher kommen und ich werde so glücklich sein und keine Ahnung. Also vielleicht merkst du schon, worauf ich hinaus will. Es geht einfach darum, mit welcher inneren Haltung du den Dingen gegenüberstehst, auch wenn du irgendwie eine neue Sache anfängst, vielleicht ein neues Hobby lernst oder einfach deine Lebensumstände radikal änderst oder vielleicht auch gezwungen wirst, sie zu ändern. Es geht immer darum, mit welcher Intention gehst du da rein? Wie denkst du darüber? Also erwartest du, dass du dein neues Hobby total lieben wirst, dass du es super gut hinkriegen wirst, dass es dir richtig viel Spaß macht? Oder denkst du dir, mal gucken, vielleicht wird es ja wieder so blöd wie das letzte Hobby? Oder, keine Ahnung, ich merke halt, ich bin manchmal echt nicht gut, irgendwie anschauliche Beispiele zu machen. Das tut mir sehr leid. Aber naja, ich glaube, du hast mich trotzdem irgendwie verstanden. Also einfach immer so diese grundlegende positive Erwartung und Annahme von allem kann, glaube ich, unglaublich doll helfen. Also es geht ja auch viel darum, irgendwie, wenn man beispielsweise auch mal Rückschläge erleidet, wie man dann damit umgeht. Also sagst du dir jetzt, Mist, ich bin jetzt so richtig auf die Fresse geflogen und ich bleibe jetzt einfach hier liegen und guck mal, wer mich aufhebt. Oder denkst du dir jetzt, yo, das war jetzt richtig scheiße, aber ich stehe wieder auf und ich richte mein Krönchen und dann gehe ich weiter. So, und keine Ahnung, wenn ich das sage, da werde ich gerade echt ein bisschen emotional und ich merke gerade übelst, wie ich Gänsehaut bekomme, weil das einfach so ein Ding ist, was in meinem Leben so viel verändert hat. Also, weil früher war ich immer so, oh Mann, warum passiert mir das? Und was habe ich denn jetzt schon wieder verbockt? Und warum ist das Leben so ungerecht zu mir? Und dann habe ich irgendwann über Umwege erkannt, dass das Leben niemals ungerecht ist. Das Leben gibt uns einfach immer nur das, genau das, was wir brauchen, um zu lernen und um unseren Seelenzweck zu erfüllen, um Sinn in unser Leben zu bringen. Und wenn du vielleicht auch nur ansatzweise in dieses Mindset kommst, dann kann dir eigentlich echt nichts mehr passieren. Dann ist egal, was ist, du bist glücklich und dankbar. Und ja, deswegen war mir das so, so wichtig, das jetzt nochmal zum Ende der Folge zu erwähnen. Es ist so krass, was das verändern kann, nur so diese innere Einstellung. Und ja, in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene sagt man ja auch immer, wie innen, so außen. Und daran glaube ich auch ganz, ganz fest. Also, dass immer das, was du im Innen hast und ja, also, um das ein bisschen anschaulicher zu machen, wenn du selbst in dir drin total glücklich bist und dankbar bist und ja, anderen Menschen deine Liebe schenkst, dann ist auch im Außen diese Liebe, dann kommt die auch zu dir zurück, dann widerfährt dir dieses, ja, dieses Vertrauen und dann ist da draußen auch alles schön, weißt du? Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man da ein bisschen mehr reinkommt in diese Positivität. Und natürlich, manchmal ist das im Alltag so, so schwer. Ich kenne das auch gut, dass ich dann manchmal wieder in alte Muster reinkomme und mir denke, oh Mann, das ist jetzt aber ganz schön ungerecht. Aber ich schaffe es immer schneller wieder, mich zu fragen, was will mir diese Situation gerade Gutes? Egal wie scheiße das jetzt aussieht, irgendwie von außen, was will mir das Gutes? Was will mir das Leben da gerade beibringen? Und wenn du aufhörst zu denken, oh Mann, alle sind gegen mich und alles ist ungerecht und alles ist hier blöd und warum kann ich nichts und wie konnte mir das passieren und ich bin so blöd und ich traue mich am liebsten an gar nichts mehr ran in Zukunft, so, dann kannst du, glaube ich, nicht das Leben erschaffen, was du zum einen verdienst, aber was du dir auch aus tiefstem Herzen wünschst. Und deswegen, für dieses kommende Jahr Und jetzt auch für die letzten Tage des Jahres. Fang damit an, dein Inneres zu ändern. Das, was in dir drin ist. Fang an, dich jeden Tag zu fragen, wofür du dankbar bist, worüber du glücklich sein kannst, wenn du es wirklich wollen würdest. Denn oft ist es ja auch so, wenn wir dann irgendwie in unserem Lower Self sind, dann denken wir so, oh Mann, warum ist das so? Ich kann jetzt gar nicht glücklich sein, weil das und das und das und das. Nee, es gibt immer etwas, wirklich immer, wofür du dankbar sein kannst und worüber du glücklich sein kannst. Deswegen fang an, deinen Kopf oder dein Mindset irgendwie darauf zu trainieren, das Gute in allem zu sehen. Denn wenn du dich darauf fokussierst, where focus goes, energy flows, wenn du dich darauf fokussierst, dann kommt davon mehr in dein Leben. Und genau, ich glaube, das waren ganz schöne Abschlussworte. Ich danke dir so, so, so, so sehr, dass du zugehört hast. Und auch wenn diese Folge vielleicht ein bisschen chaotisch war, ganz egal. Ich bin mir sicher, dass du trotzdem vielleicht eine kleine Sache mitnehmen konntest. Zumindest hoffe ich das. Und ja, du kannst mir auch gerne mal schreiben, wie dir Podcast-Folgen in dieser Art und Weise gefallen. Also wenn ich mir nicht so viele Notizen mache, das nicht so kurz und knackig in 10 Minuten rausgebe, sondern mal noch so ein bisschen drumherum erzähle und ein bisschen intuitiver und spontaner die Podcast-Folgen gestalte. Das würde mich total doll interessieren. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen wundervollen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Und ja, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich schon ganz doll. Und falls du das noch in 2019 hörst, dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Start in das neue Jahrzehnt. Ich bin mir sicher, du wirst es auf jeden Fall rocken. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!